Hallo Christian, aka Oboman. Da hast du dich in den beiden letzten Podcasts nochmal über Open Caching geäußert und erzählt, dass du jetzt da doch wieder Mitglied bist und eine neue Art Cache aufgemacht hast, sprich ein Safari-Cache. Kannte ich jetzt auch nicht, fand ich irgendwie interessant und habe das Listing aufgemacht und festgestellt, hey, da hat ja noch niemand diesen Safari-Cache gelockt. Da könntest du ja jetzt mal den Safari-Cache FTF in dieser Variante, so wie es eben jetzt ist, Form machen. Gut, habe ich mir gedacht, dann setz dich ins Auto. Ich habe da so eine Idee, wo man hinfahren könnte, um den Anforderungen gerecht zu werden. Ja, wir haben nämlich gar nicht so weit von hier einen Radiosender, der ja relativ lokal, aber doch im oberbergischen und rheinisch-bergischen Kreis auch recht verbreitet Radio macht und mit dem ich mich morgens wecken lasse, wenn ich mich denn wecken lassen muss. Eigentlich mag ich den nicht ganz so sehr, weil er ist ziemlich werbelastig. Er hat das, was viele Radiosender im Moment auch haben, nämlich offensichtlich, oder so kommt mir das vor, eine ja, DVD, die den ganzen Tag stündlich immer wieder durchläuft. Es sind immer wieder dieselben Lieder, insbesondere der Musikrichtung Heul. Das ist so dieses deutsche Geweine, was hier seitens vieler Interpreten momentan am Start ist. Deswegen höre ich lieber einen anderen Rocksender über Digitalradio, der deutschlandweit wesentlich verbreiteter ist. Die Smartphone-Töne im Hintergrund sind übrigens deine, weil du mir gerade Nachrichten sendest, während ich hier aufnehme. Macht aber nichts, hat ja Bezug zu dir, deswegen passt es. So, und dieser Radiosender spielt eben nicht unbedingt die Musik, die ich gerne mag, insbesondere zu Karneval schon überhaupt nicht, weil da mag ich es nämlich, wenn keine Karnevalsmusik läuft, das schaffen die auch nicht. Und ja, sie weichen das Programm mit sehr vielen Gewinnspielen auf, was jetzt nur auch nicht meines ist. Darum, falls es jemand hören sollte von Radio Berg, tut mir leid, aber ihr seid nicht mein Lieblingssender aus Gründen. Macht aber nichts. So, also bin ich heute zu dieser Lokation gefahren. Ich bin bislang noch nicht da gewesen. Es war eigentlich abseits der Routen, die ich sonst immer fahre. Ein regulärer Geocache lag nicht in der Nähe. Deswegen war ich heute ganz im Auftrag von dir bzw. OC unterwegs. Vor dem Cache auf dem großen Wendehammer, oder besser gesagt vor der Lokation auf dem großen Wendehammer, war noch ein Junge und ein Mädchen, wahrscheinlich befreundet, so wie mir schien, auf einer, ich nenne es mal Liebesbank. Sie mochten sich und ihnen kam es wohl auch ziemlich komisch vor, dass ich da Fotos machte. Egal. Auf jeden Fall kam ich auf diese Weise auch mal wieder raus. Ja, und sonst gibt's auch nicht so viel zu erzählen. Außer, dass ich deinen Podcast recht gern höre und ja, vielleicht auch noch zum Kommentar von Oscar in der letzten Folge was sagen könnte. Aber das gehört hier eigentlich nicht hin. Deswegen überlege ich mir, das eventuell schriftlich oder als anderen Audiokommentar zu machen und komme deswegen an dieser Stelle einfach mal zum Schluss. Danke, dass du mir den Weg zu Open Caching gewiesen hast nach langer Zeit. Ich denke, ich gucke da jetzt wahrscheinlich öfter mal rein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hobby, viele Grüße und bis bald.